Vorwort zur 7. Auflage. Seit dem ersten Erscheinen meines Buches ist nun ein volles Jahr verstrichen. Die Herren Freimaurer waren nicht in der Lage, meine quellenmäßig belegten Anschuldigungen zu widerlegen oder auch nur in einem einzigen wesentlichen Punkte zu berichtigen. Dagegen ist mir aus dem freimaurerischen Lager selbst eine Genugtuung zuteil geworden, wie ich sie mir glänzender gar nicht wünschen konnte. Bruder Ernst Freimann gab nämlich eine höchst bemerkenswerte Schrift heraus, auf den Faden der internationalen Freimaurerei, ein Sonderdruck aus dem Mecklenburgischen Logenblatt 46. Jahrgang, worin er, vielfach unter Benutzung der gleichen Quellen, genau zu denselben Ergebnissen gelangte wie ich selbst. Dabei ist festzuhalten, dass beide Arbeiten vollkommen unabhängig voneinander entstanden. Bruder Ernst Freimann, dessen Schrift nur für Brüder Freimaurer bestimmt und daher für Nicht-Freimaurer schwer erhältlich ist, kommt zu der Erkenntnis, dass nicht Amerika, nicht England, nicht Frankreich, nicht die Entente uns diesen Krieg und in das namenlose Elend hineingetrieben haben, sondern eine geheime Weltmacht, welche die Regierungen der Entente nur als Werkzeug gebraucht hat. Diese Erkenntnis allein, sagt Bruder Freimann, löst die Rätsel unseres Zusammenbruches, und wer sich ihr verschließt, wird niemals das Geschehene in seinen Ursachen begreifen und folglich unfähig bleiben, diese Ursachen zu bekämpfen. Bruder Freimann erkennt in der internationalen Freimaurerei einen politischen Machtfaktor allerersten Ranges, bespricht dann den ungeheuren freimaurerischen Einfluss in Frankreich, Belgien, England, Amerika, Portugal, in den Balkanländern und namentlich auch in Serbien. Er stellt die internationale Freimaurerei als die Erweckerin des Weltkrieges hin, dessen Ziel die Errichtung der Weltrepublik ist, ein Gedankengang, der sich mit meinem vollkommen deckt. Auch Bruder Freimann betont, dass die tschechische und südslawische sowie die italisch-irredentische Bewegung unter der Leitung der Weltfreimaurerei gestanden hat. Ebenso hebt er hervor, dass sich die internationale Freimaurerei zwecks Erreichung ihrer Ziele des politischen Mordes bedient. Scharfsinnig und weit ausholend führt Bruder Freimann den Nachweis, dass die Weltfreimaurerei die Trägerin des Weltkrieges gewesen ist, während sie in heuchlerischer Weise vorschützte, den Weltfrieden herbeiführen zu wollen. Im Schlusswort dieser höchst beachtenswerten, eindrucksvollen Broschüre kommt Bruder Freimann zu dem Endergebnis, dass 99% all jener, die sich auf der Erde Freimaurer nennen, immer die Erzfeinde der echten deutschen Freimaurerei bleiben werden. Ich kann mir, wie gesagt, einen besseren Kronzeugen gar nicht wünschen, denn Bruder Freimann ist, wenn er auch unter einem Decknamen schreibt, tätiger, aktiver Freimaurer. Leider ist diese freimaurerische Aufklärungsschrift im Buchhandel nicht zu haben. Ich selbst erhielt sie von einem wirklich deutschen Freimaurer, einem Hochgradmaurer, der seinerzeit mit Entsetzen und schwersten Selbstvorwürfen mein Buch über Weltfreimaurerei gelesen hatte. Er war sichtlich bewegt und ergriffen, als er Bruder Freimanns Schrift in meine Hände legte, um durch mich folgenden Grundgedanken weiteren Kreisen des deutschen Volkes bekannt zu machen. Es geht zurzeit eine starke und mächtige Bewegung durch die deutsche Freimaurerei. Ihr Ziel ist reinliche Scheidung. Hie christlich-national, hie jüdisch-international. Wien, Pfingstsonntag 1920, Dr. Friedrich Wichtel. Vorwort zur 8. Auflage. Da die 8. Auflage überraschend schnell nötig wurde, konnten nur wenige Ergänzungen und Berichtigungen Aufnahme finden. Bei dieser Gelegenheit ersuche ich meine zahlreichen Leser und Freunde um werktätige Mitarbeiterschaft. Insbesondere möge sich jeder, der sich zu meiner Grundanschauung bekennt, dass der Weltkrieg seinem Wesen und Ursprung nach ein Freimaurerkrieg ist, in seinem Gewissen verpflichtet fühlen, für die Verbreitung dieser Erkenntnis in seine Bekanntenkreise so viel als möglich zu sorgen. Nächstes Ziel: die Beseitigung des Elendfriedens von Versailles. Wien, am Neujahrstage 1921, Dr. Friedrich Wichtel.